Im Rhein, im heiligen Strome, da spiegelt sich in den Wellen mit seinem großen Dome das große ein Bildnis auf goldenem Leder gemalt. In meines Lebens Wildnis hast freundlich hineingestrahlt. Es schweben Blumen und Englein um unsere liebe Frau, die Augen, die Lippen, die Wänglein, die gleichen der